Kapitel 28. Im Segen Abrahams Leben. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, unter dem Fluch Adams zu leben. Jetzt wollen wir uns anschauen, was es bedeutet, unter dem Segen Abrahams zu leben. Gott kam zu Abraham und versprach ihm, dass er ihn segnen würde. Einfach so, aus heiterem Himmel. In 1. Mose 12, 1-3 heißt es. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wenn du dir das Leben von Abraham genauer anschaust, wirst du sehen, dass Gott ihn gesegnet hat, einfach weil Gott es so beschlossen und Abraham es im Glauben ergriffen hatte. Es gibt Details in seinem Leben, die all mein Streben, Segnungen durch eigene Anstrengungen zu erhalten, erschüttern. Mir gefällt die Geschichte in 1. Mose 14 ein. Als zwei Könige miteinander Krieg führten, griffen sie auch Sadam und Gomorra an und verschleppten Abrams Neffen Lot. Als Abram davon hörte, nahm er seine Knechte, jagte ihnen nach und befreite Lot und alle anderen. Der König von Sadam wollte nur seine Leute wiederhaben und sagte Abram, er solle alles Hab und Gut für sich behalten, aber Abram lehnte es ab, etwas davon anzunehmen. Warum? Abram offenbart in dieser Geschichte sein Herz. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abram von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sadam sprach zu Abram, gib mir die Seelen, und die Habe behalte für dich. Abram aber sprach zu dem König von Sadam, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nichts sagen kannst, ich habe Abram reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte gegessen haben, und den Teil der Männer Anaö, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung erging, fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn, 1. Mose 14, 18-24, 15,1. Abram lehnte es ab, diese Dinge an sich zu nehmen, weil er felsenfest davon überzeugt war, dass der Herr sich um seinen Segen kümmern und er nicht die Folge seiner eigenen Anstrengungen sein wird. Dies machte er dem König in Vers 22 klar. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nichts sagen kannst, ich habe Abram reich gemacht. Wenn wir wirklich an Wohlstand glauben und dass Gottes Segnungen ein Geschenk an uns sind, werden wir auch großzügig ins Reich Gottes und in die Armen investieren. Wir geben nicht aus Pflicht, sondern weil wir im Segen Abrahams leben und glauben, dass allein Gott der Urheber unseres Wohlstandes ist. Wenn wir wirklich im Segen Abrahams leben und nicht unter dem Fluch Adams, wenn wir wirklich wissen und verstehen, dass unser Segen nicht von der Gunst anderer Menschen, sondern allein von der Gunst Gottes abhängt, dann können wir immer freigebig sein. Unter dem Fluch Adams müssen wir hart arbeiten und glauben dann, dass alles, was wir besitzen, die Folge unserer eigenen Leistung ist, denn wir haben ja unseren Schweiß dafür vergossen. Wenn wir aber unter dem Segen Abrahams leben, verstehen wir, dass alles, was wir besitzen, egal ob es sich um geistlichen Segen, um Wunder, Errettung oder materiellen Segen handelt, der Ausdruck von Gottes Segen ist und nicht die Folge dessen, was wir uns im Schweiße unseres Angesichts erarbeitet hätten. Wir geben dem Herrn einfach all die Dinge zurück, mit denen er uns gesegnet hat. Diese Art des Glaubens ermöglicht uns, auch über unser mögliches Maß hinaus geben zu können, denn wir glauben, dass der Erfolg in unserem Leben von Gott und nicht vom Schweiße unseres Angesichts abhängt.